Vers. Heilung. Bringst du dem Menschen ein Licht, so hat er es gut damit. Nichts hat man dazu getan, dass es leuchtet. Alles Glück währt grundlos bei uns Menschen an.